Wolfsburg dort, in dessen linken Track mit überleben große Marmorfigur als der Wolfsburg zum Helden. Thank you. Thank you. środku kawałka, ale chciałbym coś powiedzieć. Mówię to teraz do wszystkich tych, którzy uważają, że mam oddech na to kuchnię. Thank you. saty. Yeah. sie zu bearbeiten, war wie eine reife Melone in Stücke zu schneiden. Wie reife Kirschen an einem Sommermorgen zu pflücken, wie einen frischen Acker zu pflügen. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass aus dieser Frucht besonders viel wird, wenn die Erntezeit für sie da ist. Sie lügen mich an! Sie verdammter Schweinehund!